Und zwar... Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Mein zweiter Gast des Abends, Jalen Mess, bitte mach doch mal Lärm. Wir beide sind nicht seit Jahren schon befreundet, sondern ihr beide, Aras und Jalen Mess, ihr seid auch ganz eng, ihr habt ganz viele Projekte miteinander und davon möchte ich jetzt ganz viel hören. Haut's raus, promotet's euch jetzt, los! Ja, zum einen, glaube ich, müssen wir unbedingt noch amikal erwähnen, unser Kollektiv, vier Mädels gemeinsam mit der Sequent und der Sarah Allen. Uns gibt es schon seit einigen Jahren und immer wieder mal zu hören auf Festivals, Clubs, Multigenre mittlerweile und ja, genau. Überall. Ja. Und dann, du, Jana? Genau, dann gibt es noch Animalium. Das ist ein tolles Projekt, das wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Wir veranstalten eben so eine Techno-Bouncy-Event-Reihe im Zoo-Club in Klagenfurt. Da bietet uns der liebe Mumble die geile Location, die wir da haben. Genau, wir laden immer wieder österreichische Acts ein. Zum Beispiel im Herbst haben wir die Perdition zu Gast gehabt. Und man darf auch gespannt sein, wer unsere nächsten Gäste sein. Das werden wir später noch erwähnen. Und was unser Ding damit ist, wir wollen immer Newcomerinnen supporten und deswegen haben wir immer ein Open Decks bei jedem Event, super, wo man sich einfach uns anschreiben kann und man darf dann dort spielen. Perfekt. Und wo muss man euch da anschreiben? Einfach auf Animalium Events auf Instagram. Auf Instagram. Perfekt. Einfach in die DMs leiten und sagen, hey, ich möchte einfach mal auflegen bei euch. Und das ist in Klagenfurt? In Klagenfurt. Sehr geil. Und das ist ja nicht Drum and Bass, gell? Nein, das ist eben... Techno-House, eben, wir haben da großes Soundspektrum. Und ihr habt mir auch was mitgebracht, um ungefähr ein Gefühl dafür zu kriegen, was für Musik uns dort erwarten würde. Das spiele ich jetzt mal ab. Ist auf jeden Fall ein... es kommt schon. Oh, ich höre es. Oh mein Gott. Ja. Hallo, hallo. Ich glaube, ich sage jetzt einfach nichts mehr. Wir lassen es einfach mal passieren. Ja, Wow, ich krieg schon fast einen Krampf im Nacken vom Headbangen. Also wirklich geil. Dafür, dass ich eigentlich nur Drum and Bass höre und einfach so Drum and Bass fixiert bin, finde ich das richtig geil. Ihr spielt ja auch in Wien so einen Sound. Erzähl's mir mal was davon. Seit letztem Jahr gibt es hier wieder ein größeres Drum and Bass Event in der Arena. Mhm. Quasi so ein Nachfolger des Mainframes. Endlich. Das richtig, richtig gut machen. Ich habe da beim letzten Mal schon den Techno-Floor gehostet und bei diesem Mal werden wir gemeinsam eben mit Animalium den Floor hosten. Genau, Line-Up vom Event kommt nächste Woche raus, also man darf gespannt bleiben. Sehr geil. Wissen wir schon, wann das Event ist? Am 18.04. in der Arena Wien. Sehr geil. Da werde ich, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall vorbeischauen. Habe ich richtig Bock drauf. Arena ist nämlich ein super geiler Club, den ich sehr geliebt habe, als ich jünger war. Und da, wo das Mainframe dann weg war, war es ziemlich sad. Aber jetzt gibt es Element. Super geil. Ihr hostet den dritten Floor am 18. Was ist der 18.? Am 18.04. Am 18.04. Perfekt. Und ihr möchtet mir jetzt noch ein bisschen von euren nächsten Gigs in Wien erzählen. Haut's mal raus, die nächsten Dates, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wo sie euch als nächstes hören können. Genau, also wir starten gerne nächste Woche am Contrast in der Grellen Forelle. Die feiern 10 Jahre dort und wir dürfen da in der Kitchen spielen gemeinsam, also Non-Drum and Bass Set. Das ist am 21.02. Dann am 8.03. haben wir eine Veranstaltung mit Amical gemeinsam in Wiener Neustadt. Da dürfen wir das Max hosten, bespielen quasi, genau. Sehr cool. Da freuen wir uns sehr, da dürfen wir Exea mitbringen, gerade so ein aufstrebendes Duo, das da gerade aufkommt im Drum and Bass, auf die freue ich und wir uns sehr. Mhm. Und dann auch ein sehr cooles Ding, von 28. bis 30.03. findet das Gipfel-Sessions-Festival statt in Salzburg. Ist das auf einem Berg? Ja. Oh, ich liebe Bergwaves. Also die Luft dort oben, dann ist man ein bisschen schneller betrunken. Genau, nur deswegen. Na, auch zum Teil. Ich bin ehrlich. Ja, na genau, also das ist auch noch ganz cool. Und Diana hat dann genau, auch genau, dann gibt es am 3.4., das ist ein Donnerstag, im Loft Live-Sets von Kino und Kimian Law, sollte man nicht verpassen. Dann am 4.4. unser eigenes Event eben in Klagenfurt, Animalium. Und da haben wir Modu Modi zu Gast eben, da freuen wir uns sehr drauf. Dann das Frequency Festival, da haben wir wieder die Ehre, die Boombox zu hosten von FM4. Sehr eben cool. So wie letztes Jahr. Sehr cool. Und von eben 22. bis 23. August findet das Urban Fields wieder statt. Diesmal also ein Zweitagesfestival in Frauenhofen bei Horn. Das sollte man auch nicht verpassen. Sehr cool. Da findet man die Sarah und mich auch. Auch Drum and Bass oder jetzt? Auch Drum and Bass. Oder und vielleicht ist da noch ein anderes Set. Wir wissen es noch nicht. Sehr cool. Genau. Also ich finde beide eure Energy super toll. Super, dass ihr so viel gemeinsam macht. Auch andere Genres ausprobiert. Man lernt nie aus, finde ich. Und danke, dass ihr uns so bereichert habt hier bei der Show mit auch nicht non-Drum and Bass Musik. Aber zurück zum Drum and Bass, hätte ich gesagt. Jana, Jalen Mess, es wird Zeit, dass du dich an die Decks schmeißt. Und für uns jetzt auch mal mixt, genauso wie die Ares vorhin. Ihr könnt es natürlich dann auch alles im Nachhinein hören auf FM4 Dance 30 Tage lang im Nachhinein. Die Tracks findet ihr auch alle dort, also Tracklist ist auch inkludiert. Ich hätte gesagt, hau mal rein. These exciting days, there are many ways to travel. Well, our favorite way to travel is what we call soul transportation. It's sort of biofeedback between you and your universe. You just sort of relax and let your head go where it wants to. FM4. La boom. In the mix. Jetzt hören wir Jalen Mess in the mix. Good weed, smoke my trees. But if they set the mind free, it's a must. You in time, right? As I'm your technique, you need to move them. sound like the military in the verse. Really, you love a hell of a verse. You know my team, really. Yeah, and I ain't done yet. Even in a verse, every move got fun. Take a walk up, turn it when everything says. When I'm putting in work, when I run, when I'm in feeling great. Check microphone with it, when I step, man, slap when your DJ said. Keep moving in every verse has got to get a time when I run out of bars. And that's the movie said, not close. I'm a slightly girl, I'm a father, that's all you expect. 16, the ending like needle injects. So why for move when I make step any time? When that's money goes quick, it's gonna be a mad team. Typically, get it for 100%. Don't shoot any damage, I'm gonna get.

EDM. Habt. Ihr habt gerade Jalen Mess in the Mix gehört. Ich bin Euphoria, ich hoste heute die FM4 La Boom Deluxe Show und wie jedes Mal ist es mir eine absolute Ehre, auch besonders, wenn ich Freundinnen von mir dabei haben kann, die ich euch nicht präsentiere, das klingt ein bisschen arg, aber halt euch vorstellen kann. Und Jana, wir kennen uns schon ewig. Wir waren beide gemeinsam die ersten Female Residents bei The Hive, was super besonders war. Also ich meine, das war 2020, also es ist jetzt gar nicht so lange her, finde ich. Aber du hast ja in der Zwischenzeit auch noch bei vielen anderen Kollektiven angefangen. Erzähl uns mal ein bisschen mehr, wo man dich so in Wien hören kann. Ja, eben unter anderem das The Hive, erwähne ich jetzt mal kurz. Ja. Eben seit 2020, Dezember und ich sind damals gemeinsam Hive-Residents geworden, zum selben Zeitpunkt. Ja, das war auf jeden Fall wild für das damals. Ja. Genau, diese Drum-Bass-Event-Reihe, für die, die es nicht kennen, die ist im Flex einmal im Monat und die holen immer wilde Headliner von überall. Ist so, also kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist so, ja. Also Flex ist, ich finde, Flex ist super. Genau. Ich war jetzt länger nicht mehr im Flex, aber das Flex ist an sich einfach ein geiler Club. Der Sound ist geil, die Leute eskalieren einfach komplett. Es ist jedem wurscht, wie man tanzt, wie man ausschaut. Ich finde, das ist immer ganz sympathisch, wenn man in einen Club geht und einfach alle so voll unzensiert sind. Voll. Ja. Ich mag Flex auch sehr gern. Ja. Also voll. Kann man schon machen. Genau. Und wo kann man dich denn noch hören? Ja, eben, ich bin Teil von Techno-Kollektiv, Shameless, von uns werden. Also wir machen jetzt eh bald ein paar Veranstaltungen im Frühling. Die werden dann auf unsere Socials released. Mhm. Genau, und dann bin ich noch Teil von einer Agency geworden letztes Jahr, Contra Cultura. Super. Genau. Und ja, mal schauen, wo das hinführt. Ich kann jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Ich will auch nicht so viel drüber sagen, bevor es passiert ist. Ja. Aber es wird sich halt um internationale Gigs gekümmert für mich. Super. Das ist toll. Ich gönn's dir wirklich vom Herzen. Du machst es schon so lang so gut. Du wirst auch mit jedem mal besser. Also dieses Set von dir, das ich jetzt gehört habe, ich habe dich jetzt schon länger nicht mehr spielen gehört, auch weil ich selber einfach nicht mehr so viel fortgehe. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Geile Selection, super Energy, wenn du auflegst. Leider konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer dich jetzt nicht sehen in den letzten 25 Minuten. Aber falls ihr unbedingt den Mix nachhören wollt, könnt ihr das sehr gerne machen auf FM4 Dance 30 Tage lang. FM4 ORF AT.